Fürsten seid ihr. Für Frieden und Freiheit sind wir da. Stopp den Terror der USA. Lass nicht zu, dass diese Menschen die Vielfalt unserer Erde zu Tode schänden. Wir sind da, stopp den Terror.